Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wir haben gesagt, dass der Prophet a.s.w. Abdullah ibn Rawaha geschickt hat einmal, um zu schätzen, wie viele Datteln diese Ernte in diesem Jahr erbringen wird. Und dann hat er radiallahu anhu geschätzt, dass es 20.000 Wasq sein werden an Datteln. Also insgesamt 480.000 Mud. Dann hat er sie vor die Wahl gestellt. Er hat zu ihnen gesagt, entweder nehme ich davon, so viel ich denke, dass uns zusteht. Also sie haben sich auf die Hälfte geeinigt, okay? Die Hälfte für sie und die Hälfte für die Muslime. Und hat er gesagt, entweder nehme ich davon die Hälfte oder ihr nehmt eure Hälfte und lasst unsere Hälfte übrig. Radiallahu ta'ala. Und das war für sie also unglaublich, wie ihre eigenen sozusagen gerade eben noch Feinde plötzlich behandeln sie, wie auch vorher natürlich, aber behandeln sie so gerecht, wo sie noch vorher miteinander im Krieg waren. Und dann haben sie gesagt, هذا الحق وبه تقوم السماوات والأرض قد رضينا أن أخذه بما قلت. Sie sagten, das ist Wahrheit. Das ist Wahrheit. Und das ist die Wahrheit, auf der Himmel und Erde aufgebaut worden ist. Und wir sind zufrieden damit, dass du, dass wir so machen, wie du es von uns möchtest. Es gibt auch eine andere Überlieferung, wo es heißt, dass es 40.000 Wasq gewesen sind. Und dann hat er, radiallahu ta'ala anhu, sie überlassen. Das hat sie die Tamr, die Datteln, den Juden von Khaybar überlassen und hat dann gewartet, dass er von ihnen dann ihren Anteil bekommt. Und es kann ja sein, dass es zwei verschiedene Jahre gewesen sind. Wallahu a'lam. Diese, liebe Geschwister, Befreiung von Khaybar hatte eine große Auswirkung gehabt, wirtschaftlich. Denn jetzt war für die Muslime, alhamdulillah, gab es ein Einkommen. Es gab ein gesichertes jährliches Einkommen für die Muslime alle in Medina. Für die Armen und für die Reichen. Und deswegen sagte Aisha radiallahu ta'ala anha, nachdem Khaybar befreit worden ist, sagte sie, Al-ana nashba' min al-tamr. Ab jetzt werden wir durch Datteln satt werden. Und auch Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhu sagte, Ma shabi'na hatta fatahna Khaybar. Satt sind wir erst geworden, nachdem wir Khaybar befreit haben. Und so, liebe Geschwister, das ist der Dschihad unseres Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Schaut, wie er mit den Leuten umgegangen ist, die versucht haben, ihn zu töten. Hat er sallallahu alaihi wa sallam irgendjemandem Unrecht getan? Oder hat er irgendjemanden zum Islam gezwungen? Nein, im Gegenteil, er hat ihnen sogar ihr Vermögen gelassen und ihre Sicherheit ihnen gewährt und sie durften in ihren Häusern bleiben. Und es besteht kein Zweifel, liebe Geschwister, dass dies, wie gesagt, ein Wirtschaftsaufschwung war für die Muslime. Und trotz alledem, könnte ich noch daran erinnern, als der Prophet Ali ibn Abi Talib geschickt hat mit der Flagge, die Geschichte, wo er gesagt hat, morgen, also im ersten, zweiten Tag, ja, da war keiner, also wurde Khaybar nicht befreit. Dann hat er gesagt, morgen werde ich die Flagge jemanden geben, der Allah und sein Gesandter, der von Allah und seinem Gesandten geliebt werden und der Allah und seinen Gesandten liebt. Er hat sie geschickt, aber er sollte sie erst zum Islam einladen. Das ist der entscheidende Punkt. Das heißt, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, obwohl das die Möglichkeit war, dass man nicht mehr hungert und nicht mehr Angst haben muss, und trotzdem hat er nicht als Ziel gehabt, dass sie sozusagen bekämpft werden, sondern sein Ziel war in erster Linie, dass sie den Islam annehmen. Und wenn sie den Islam annehmen, dann hätten sie ihr Vermögen behalten und hätten sie niemals die Hälfte abgeben müssen. Ich meine, wenn du Zakat zahlst, ja, der Zakat bei Datteln ist entweder, ein Zehntel oder die Hälfte eines Zehntels. Mehr nicht. Das heißt, niemals so viel, wie sie da hier abgeben mussten. Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. All dies weist darauf hin, wie tolerant und milde und barmherzig unsere Religion ist und wie gerecht sie anderen Menschen gegenüber ist. Und dies hat, liebe Geschwister, nicht nur einen wirtschaftlichen Aufschwung gegeben, sondern auch natürlich einen militärischen Aufschwung für die Muslime gegeben. Und warum? Weil sie dadurch, liebe Geschwister, ihre militärischen Kräfte bewahrt hielten und auch natürlich keine vielen Leute verloren haben, weil sie haben sich geeinigt auf einen Frieden und jeder weiß, dass wenn es Frieden gibt, bleiben die Menschen mehr am Leben, inshallah. Und die Muslime konnten dadurch, dass sie jetzt Frieden geschlossen hatten mit den von Quraysh, mit den verschiedenen jüdischen Stämmen, ein paar davon vertrieben, konnten sie sich jetzt konzentrieren auf die restliche arabische Halbinsel, sodass alle vereint werden durch den Tawhid an Allah subhanahu wa ta'ala und unter der Flagge des Islam. Und die Muslime haben sich gespart, ihren Beruf auch zu wechseln. Weil ich stellt euch mal vor, Khaybar würde gewaltsam befreit werden und die Leute von Khaybar würden weggehen nach Asham wie Banu Nadir und die anderen auch. Wer übernimmt jetzt die Arbeit? Wer übernimmt die ganzen Palmenlandwirtschaft? Das muss jemand machen. Sonst hast du nicht mehr viel von den Sachen. Und dann würden sozusagen ganzen Muslime plötzlich alle Bauern werden. Und das ist natürlich, Bauer ist zwar ein angesehener Beruf, das ist nicht das Problem, aber das ist nicht unser Ziel gewesen, dass wir den Leuten Arbeitsplätze schaffen und danach jeder seine Arbeit hat und das war's. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nur andere Ziele gehabt mit den Muslimen, gerade die aus Mekka versus gekommen sind. Und deswegen war es ideal. Die Juden machen einfach weiter. Sie sind sozusagen im Wirtschaftssektor tätig, ja, wie auch heute immer noch. Ja. Aber wir haben auch was davon im Gegensatz zu damals. Wie wurden dann die Beute, wir sind gleich, was ist das am Ende? Wie wurde dann die Beute verteilt? Allah subhanahu wa ta'ala macht uns im Koran Karim ein paar Sachen klar. Lesen wir dazu auf der Seite 512. Wo Allah sagt, die Zurückgelassenen werden, wenn ihr loszieht, um Beute zu machen, sagen, lasst uns euch folgen, indem sie Allahs Wort abändern. Sag, ihr werdet uns nicht folgen, so hat Allah schon zuvor gesprochen. Dann werden sie sagen, nein, vielmehr beneidet ihr uns, aber nein, sie verstehen ja nur wenig. Insofern hat Allah subhanahu wa ta'ala in dieser nach der Befreiung von Khaybar die Beute nur verteilt an Leute, die natürlich da beim Kampf anwesend waren und mitgemacht haben. Und jemand anderes, der nicht mitgemacht hatte, der durfte natürlich nichts davon bekommen. Und speziell die Beute von Khaybar war für diejenigen Muslime, die bei dem Friedensversöhnung oder Friedensversöhnung von Hudaybiyah dabei gewesen sind. Wallahu a'lam. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Ländereien in zwei Teile geteilt. Die eine Hälfte, das heißt das, was dort rauskommt, hat er behalten für etwaige Gäste oder Gesandtschaften, die von den verschiedenen Völkern, verschiedenen Stämmen der arabischen Halbinsel zu ihm gekommen sind, um über den Islam zu fragen. Und derjenige, natürlich, der Imam der Muslime, der Staatsoberhaupt, der braucht natürlich, hat natürlich mehr Ausgaben als jemand anders. Weil er muss Leute empfangen, er muss Leute gästlich aufnehmen und so weiter und so fort. Und so hat der Prophet a.s. einen Teil dieser Beute reserviert für die Bedürfnisse, die ein Staatsmann seiner Position eben hat. Und die andere Hälfte war für die Muslime, die bei Hudaybiyah dabei gewesen waren. Und die Anzahl der Anteile waren alle insgesamt 36 Anteile, 18 davon an die Leute von Hudaybiyah, wie das ist die Hälfte von 36. Und die Armee insgesamt waren 1500, 300 davon waren mit ihrem Pferd anwesend, Und so hat er jedem, der mit einem Pferd war, der hat immer zwei Anteile bekommen. Und jemand, ein Fußsoldat, hat immer einen Anteil bekommen. Das heißt, derjenige, der mit einem Gefährt kam, doppelt so viel wie derjenige, der einen Anteil, der zu Fuß gekommen ist. Es ist bestätigt überliefert worden, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ausnahmsweise auch den Leuten, die nach Abessinien ausgewandert waren, auch was gegeben hat. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, dass wir gesagt haben, dass die Leute, die nach Al-Habasha ausgewandert sind, sie sind nach und nach nach Medina zurückgekehrt. Und die letzten sind in dieser Zeit ungefähr gekommen, oder ein Teil davon ist in dieser Zeit ungefähr gekommen, als Khaybar befreit worden war. Sie kamen also an, als Khaybar schon befreit war, und der Prophet ﷺ hat ihnen trotzdem etwas abgegeben, ganz speziell ihnen hat er etwas abgegeben, und zwar waren sie 53, manche Historiker sagen 52 Männer unter der Leitung von Ja'far ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu. Und warum hat er ausgerechnet ihnen etwas abgegeben? Manche Ulama sagen, weil sie natürlich entschuldigt nicht teilgenommen haben. Das heißt, wären sie anwesend gewesen, hätten sie mitgemacht. Und natürlich hat der Prophet a.s. den anderen Sahaba um Erlaubnis gebeten, dass er ihnen etwas geben darf. Und sie waren damit einverstanden, denn sie waren die Ärmsten von den Ärmsten. Sie waren ja nicht einmal die ganze Zeit zu Hause und haben alles verloren, was sie eigentlich gehabt haben. Und eine der unglaublichen Szenen, die passiert sind, ist, dass ein Wüstenaraber, der bei Khaybar dabei war, der Prophet sallallahu alaihi wasallam wollte ihm etwas von der Beute geben. Und es war noch am Laufen, das Ganze. Es war noch nicht ganz fertig, der Kampf. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam wollte ihm zwischendurch schon etwas geben. Als der Prophet ihm seinen Anteil geben wollte, sagte der Mann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam: "Ma ala hadha tabatuk? Ich bin dir nicht deswegen gefolgt. Ich bin dir nicht deswegen gefolgt. Walakinni tabatuka ala an urma ha huna wa ashara ila halqihi bi sahmin fa udkhal al janna." Er sagte: "Ich bin dir gefolgt, damit ein Pfeil hier rein trifft und da wieder rauf geht." Das heißt, er hat gesagt, ich bin gefolgt, um mich für dich zu opfern, o Gesandter Allah sallallahu alaihi wasallam. Und ich bin nicht dir gefolgt, damit du mir Beute gibst und Geld gibst und ähnliches Gütern von diesem Leben. Sondern was ich will Al-Jannah haben, egal wie das möglich ist. Und daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: "Wenn du die Wahrheit sprichst, wenn du ehrlich bist, dann wird auch Allah mit dir ehrlich umgehen." Und nach einer kurzen Weile ist er, radiallahu ta'ala anhu, gefallen und er wurde getötet, genau an der Stelle, wo er mit seinem Finger gezeigt hatte. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: "O Allah, das ist dein Diener. Und er ist ausgewandert zu dir auf deinem Weg und er wurde als Märtyrer getötet und ich bin dafür Zeuge." Stellt euch mal vor, Leute, die zuvor es gewohnt waren, zu rauben und zu plündern in ihrer Jahiliyyah, plötzlich, sie wollen gar nichts mehr haben von diesen Gütern dieses Lebens, sondern sie wollen nur noch Al-Jannah haben. Wenn das keine Erziehung ist, wenn das keine Charakterreinigung ist vom Propheten sallallahu alaihi wasallam für sie, dann gibt es keine Art von Erziehung, keine Art Charakterreinigung. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es geschafft, in sie die Liebe zu Allah und zum Jenseits und zum Paradies zu pflanzen, sodass keine Liebe mehr zu irgendetwas in diesem Leben übrig geblieben ist. Und so waren die Sahaba radhiyallahu anhum, das ist nur ein Beispiel von vielen Beispielen aus der Sira unserer edlen Vorbilder. Kann man deswegen sagen, jemand kommt während dieser Schlacht und man gibt ihm einen Teil der Beute und er sagt: "Nein, ich will das nicht haben, ich bin nicht deswegen gekommen." Und er kämpft, bis er fällt. Kann man sagen, dass diese Menschen gekämpft haben, um zu Ländereien zu erobern, um das Geld von anderen Menschen zu bekommen, um reich zu werden und sich zu bereichern? Eigentlich versteht ihr? Deswegen muss auch der Unehrlichste hier ehrlich sein und sagen: Es kann nicht sein, dass dieser Sahabi gekämpft hat, um Macht zu bekommen. Das kann nicht sein. Sondern er hat gekämpft, um Allahs Zufriedenheit zu erlangen. Das ist, es ist zweifellos die richtige Interpretation dieser Handlungsweise. Letzter Satz, die Juden von Khaybar wurden dann erst später von Umar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu vertrieben, nachdem das Fass zum Überlaufen gebracht worden ist. Und zwar hat sich folgende zwei Sachen ereignet, oder folgende Sache ereignet, und zwar hat man zur Zeit von Umar, hat der Hass der Juden gegenüber den Muslimen immer mehr zugenommen und der Neid, und sie haben dann auch die Muslime betrogen leider, und sie sind dann in einer Nacht- und Nebelaktion, haben sie sogar, sind sie bei, in das Haus von Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhu eingedrungen, während er dort geschlafen hat, in seiner Beute geschlafen hat. Er hat einen Teil bekommen von der Beute und hat dort geschlafen bei Nacht, und sie sind bei ihm eingedrungen und sie haben ihm seinen Fuß und seine Beine, also seinen Fuß und seine Hände ausgekugelt, wal'iyadhu billah, und hat Umar radiallahu anhu dann entschieden, dass der Hass zu groß geworden ist, und damit nicht noch mehr passiert, müssen sie Medina verlassen. Und Umar radiallahu anhu unglaublicherweise hat ihnen Geld gegeben als Ersatz für die ganzen Palmen und Datteln, die sie zurückgelassen haben. Ja, hat ihm einen Ersatz gegeben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein. Und auf diese Art und Weise war sozusagen die jüdische Ära auf der arabischen Halbinsel sowohl militärisch als auch wirtschaftlich in Al-Hijaz und Umgebung beendet. Und die Muslime konnten sich konzentrieren auf die Götzendiener der arabischen Halbinsel, sodass sie zum Islam eingeladen werden, auf dass sie in ein Paradies eingelassen werden, dessen Breite so groß ist wie die Himmel und die Erde. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auch zum Paradiesbewohner machen. Und euch belohnt für eure Anwesenheit. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.